Am 31. Dezember des vergangenen Jahres gab es in Seoul, Südkorea eine dringende Kundgebung für die Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun-hye und die Annullierung der Stationierung von Raketenabwehrsystem THAAD. Veranstalter des Meetings waren die Nationale Aktion gegen die Stationierung von THAAD, das Kampfkomitee gegen THAAD Songju, das Bürgermaßnahmekomitee gegen THAAD Kimchon und das Außerordentliche Maßnahmekomitee des Wohnbuddhismus für den Schutz der heiligen Städte Songju. Dies ging aus einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Dongil News hervor.